Kapitel 10, Punkt 4. Fana. Die Vereinigung des Menschen mit Gott. Bei näherer Betrachtung der verschiedenen Listen der bekanntesten sogenannten Heiligen finden sich Namen wie Al-Halaj, der öffentlich als Abtrünniger hingerichtet wurde, da er es wagte, mit seinen schändlichen Worten An al-Haq, ich bin die Wahrheit, offen Göttlichkeit für sich zu beanspruchen, obwohl Allah schon gesagt hatte, dies, weil Allah die Wahrheit ist und weil er es ist, der die Toten lebendig macht und weil er die Macht über alles hat. Surah al-Hajj, Vers 6. Der Glaube an einen Grundsatz, ähnlich dem als Nirvana bekannten höchsten Zustand im Buddhismus, brachte diesen verwirrten Mann dazu, so eine Äußerung von sich zu geben. Nach der Auffassung einer buddhistischen Glaubensrichtung löst sich das Selbst in diesem Zustand auf. Die Seele und das Bewusstsein des Menschen erlöschen. Dieses Konzept bildet auch den Kern der mystischen Weltanschauung. Die Mystik wird definiert als eine Erfahrung der angeblichen Vereinigung mit Gott und dem Glauben, dass es das Hauptziel des Menschen sei, diese Vereinigung anzustreben. Die Mystik hat ihre Wurzeln in den Schriften der antiken griechischen Philosophie. Zu nennen ist hier zum Beispiel Platos Symposion. In dieser Schrift ist von verschiedenen Leitern mit steilen und harten Stufen die Rede, deren Ende eine Vereinigung der Seele mit Gott ist. Eine verwandte Vorstellung ist die Vereinigung von Atman, also menschliche Seele, und Brahman, also das unbestimmte Absolute, im Hinduismus, die zu erreichen das äußerste Ziel und die Befreiung von Sein und Wiedergeburt ist. Die griechische Mystik blühte in den Strömungen der christlichen Gnostik auf, die im 2. Jahrhundert nach Christus ihren Höhepunkt erreichten. Diese Strömungen wurden im 3. Jahrhundert von dem ägyptisch-römischen Philosophen Plotin, der von 205 bis 270 nach Christus lebte, mit dem Platonismus vermischt, wodurch eine als Neoplatonismus bekannte religiöse Philosophie entstand. Die christlichen Einsiedler des 3. Jahrhunderts, die mit ihrem Rückzug in die Wüste Ägyptens die klösterliche Tradition im Christentum begründeten, übernahmen aus der Mystik das Ziel der Vereinigung mit Gott, das sie, wie in jener Zeit im Neoplatonismus beschrieben, durch meditative und asketische Praktiken der Selbstverleugnung zu erreichen suchten. Obwohl es St. Pachomius war, der von 290 bis 346 nach Christus lebte, der die ersten Regeln für das christliche Mönchstum etablierte und 9 Klöster in der ägyptischen Wüste errichten ließ, kann St. Benedikt von Nursia, der von 480 bis 547 nach Christus lebte, wegen seiner Entwicklung der Benediktinerordnung für das Kloster in Monte Cassino in Italien als der eigentliche Gründer des westlichen Klosterwesens angesehen werden. Die im klösterlichen Christentum gehütete mystische Tradition begann ungefähr im 8. Jahrhundert Einfluss unter den Muslimen auszuüben, nachdem die Grenzen des islamischen Staates so weit expandiert waren, dass sie Ägypten, Syrien und damit die großen Zentren des Mönchstums mit umschlossen. Einige Muslime, die sich nicht mit der Scharia, dem islamischen Gesetz, begnügten, entwickelten ein paralleles System, das sie Tariqa, also Weg, nannten. Genauso wie das höchste Ziel im Hinduismus die Vereinigung mit der Weltseele und in der christlichen Mystik die Vereinigung mit Gott ist, so ist es das äußerste Ziel dieser Bewegung, Fana zu erreichen, die Auflösung des Egos und Wusul, das Zusammentreffen und die Vereinigung der menschlichen Seele mit Allah im Diesseits. Eine Reihe von vorangehenden Phasen, welche durchschritten werden müssen, wurden festgelegt. Sie wurden als Maqamat, also Stationen, und Halat, also Zustände, bezeichnet. Ebenfalls wurde für die Adepten ein System an geistigen Übungen entworfen, um das Zusammentreffen mit Gott zu verwirklichen. Diese Übungen des Dhikr beinhalten oft Kopf- und Körperbewegungen, manchmal sogar Tänze, wie bei den tanzenden Derwischen, der Mevlevis. All diese Praktiken werden über Überlieferungsketten dem Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, zugeschrieben, um deren Gültigkeit zu beweisen. Jedoch existieren in keinem der klassischen Hadith-Werke authentische Beweise dafür. Eine Vielzahl an Systemen entwickelte sich und Orden, ähnlich denen der christlichen Mönche, die nach ihren Gründern benannt wurden, tauchten auf. So zum Beispiel die Orden der Qadiri, der Chishti, Naqshbandi und Tijani. Damit einhergehend wurden unzählige Sagen über die Gründer und hervorragenden Persönlichkeiten dieser Orden ersonnen. Und genau wie bei den christlichen und hinduistischen Mönchen, deren Mönchsgemeinschaft bevorzugt in speziellen isolierten Klöstern lebten, entwickelten die Sufi-Orden ähnliche Gebäude, die man Zawiya, wörtlich Ecken oder Winkel, nennt. Mit der Zeit entwickelte sich aus der mystischen Idee der Vereinigung mit Gott ein Gebilde aus heretischen Glaubensvorstellungen. So behaupteten die meisten Orden, dass Allah gesehen werden könne, wenn man den Zustand des Wusul, der Ankunft, erreicht habe. Als jedoch Aisha den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, gefragt hatte, ob er während der Miraj, der Himmelsfahrt, Allah gesehen habe, hatte er dies verneint. Der Prophet Moses, Friede sei auf ihm, durfte ebenfalls erfahren, dass weder er noch irgendjemand anders dem Anblick Allahs in diesem Leben standhalten konnte. Allah zeigte einen Teil seines Wesens einem Berg, der daraufhin zu Staub zerbröselte. Dies können wir in Sura Al-A'raf, Vers 143 nachlesen. Einige Sufi-Führer erklärten, dass die weltlichen Pflichten der Scharia, wie die täglichen 5 Gebete, nicht länger bindend seien, wenn man den Wusul-Zustand erreicht habe. Die meisten von ihnen schrieben vor, dass die Gebete an Allah über den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, oder über die sogenannten Heiligen gerichtet werden könnten. Viele begannen auch damit, an den Gräbern und Gedenkstätten Praktiken wie den Tawaf, das Erbringen von Tieropfern und andere Arten des Gottesdienstes zu vollziehen. Heutzutage kann der Tawaf an den Gräbern von Zainab und Sayyid al-Badawi in Ägypten sowie Muhammad Ahmad, der sogenannte Mahdi im Sudan, und um die Darjas der unzähligen sogenannten Heiligen in Indien und Pakistan beobachtet werden. Die Scharia wurde von diesen Menschen so ausgelegt, als wäre sie ein äußerer Weg nur für die unwissenden Massen, während die Tariqa den inneren Weg einer kleinen erleuchteten Elite darstelle. Eigenwillige Tafsire, Koran-Kommentare erschienen, in denen die Bedeutung der Koranverse verdreht wurde, um die ketzerischen Ideen der mystischen Bewegung zu rechtfertigen. Griechisch-philosophisches Gedankengut wurde mit erfundenen Hadithen vermischt, um ein Gebilde aus nicht authentischer Literatur aufzurichten, welches die frühen islamischen Klassiker herausforderte und schließlich unter den Massen zurückdrängte. In die meisten Kreise wurde Musik eingeführt, in andere sogar Drogen wie Marihuana, um pseudospirituelle Erfahrungen hervorzurufen. Dies war das Erbe der späteren Generationen der Sufis, die auf der falschen Prämisse aufgebaut wurden, dass eine Vereinigung der menschlichen Seele mit Allah möglich sei. Die frühere Generation von frommen Individuen wie Abdul Qadir al-Jilani und anderen, auf die manche Bruderschaften zurückgeführt werden, verstanden ganz klar die Wichtigkeit der Unterscheidung zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung. Niemals könnten diese beiden eine Einheit bilden, weil der Schöpfer göttlich und ewig ist, während die Schöpfung menschlich und begrenzt ist. Kapitel 10.5. Die Vereinigung Gottes mit dem Menschen. Nichts entgeht Allahs Wissen. Nur wer danach handelt, kann als vernünftig gelten. Solche Menschen fühlen seine Anwesenheit zu allen Zeiten. Sorgfältig führen sie ihre Pflichten aus und versuchen dann, die unvermeidlichen Mängel bei der Ausführung von religiösen Pflichten durch eine Menge freiwilliger guter Taten auszugleichen. Diese freiwilligen Taten helfen, die verbindlichen Pflichten zu schützen. Beispielsweise ist es möglich, dass jemand in Zeiten der Schwäche in der Erfüllung seiner religiösen Praxis nachlässt. Jedoch werden wahrscheinlich diejenigen, die zuvor regelmäßig freiwillige Taten geleistet haben, nur diese vernachlässigen, gleichzeitig aber ihre verbindlichen Pflichten aufrechterhalten. Wenn sie jedoch kein Schutzschild an freiwilligen Taten aufzuweisen haben und dann in eine Phase der spirituellen Lethargie geraten, so werden sie wahrscheinlich einige ihrer Pflichten vernachlässigen oder ganz auslassen. Je mehr eine Person ihre verbindlichen Handlungen mit der Leistung von freiwilligen Taten stärkt, desto mehr wird ihr Leben mit der Scharia und dem Willen Allahs übereinstimmen. Allah hat uns diesen Grundsatz über den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith übermittelt. Wahrlich, Allah sagt: Mein Diener nähert sich mir nicht mit etwas, das ich mehr liebe, als das, was ich ihm zur Pflicht auferlegte. Und mein Diener fährt fort, sich mir durch die freiwilligen Gottesdienste zu nähern, bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn liebe, bin ich sein Hören, mit dem er hört, sein Sehen, mit dem er sieht, seine Hand, mit der er zupackt, sein Fuß, mit dem er schreitet. Wenn er mich um etwas bittet, werde ich es ihm gewiss gewähren. Und wenn er bei mir Zuflucht sucht, werde ich ihm gewiss Zuflucht gewähren. Dieser Wali Allahs wird nur hören, sehen, greifen und nur zu dem gehen, was halal, also erlaubt ist, während er eindeutig alles vermeiden wird, was haram, also verboten ist, wie auch Dinge, die zu haram, also zu unerlaubten führen. Dies ist das einzige wahre Ziel und nur dem darf man sein Leben widmen. Seine Verwirklichung ist die Perfektionierung der Doppelrolle des Menschen als Diener Allahs zum einen und als Khalifa der Welt zum anderen. Es kann nur erreicht werden durch die im Hadith beschriebene Art und Weise. Zuerst müssen alle zwingenden Pflichten vollständig erfüllt werden. Danach ist es notwendig, die empfohlenen, freiwilligen Taten des Gottesdienstes konsequent und entsprechend der Sunna zu praktizieren. Allah betont diese Tatsache, indem er seinem Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, anordnet, den Gläubigen mitzuteilen: Sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Lieben wird euch Allah und euch eure Sünden vergeben. Denn Allah ist allvergebend, barmherzig. Sura Ali Imran, Vers 31. Deswegen kann man die Liebe Allahs nur erlangen, indem man streng die Anweisungen der Sunna seines Gesandten, Friede und Segen seien auf ihm, befolgt und zugleich alle Neuerungen in religiösen Angelegenheiten vermeidet. Dieses Rezept ist auch im folgenden Hadith zu finden, in dem der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, nach der Überlieferung von Abu Najji sagte: Folgt meiner Sunna und der Sunna der rechtgeleiteten Kalifen. Beißt euch daran fest mit euren Backenzähnen und hütet euch vor Neuerungen, denn wahrlich, diese sind Bid'a und Bid'a ist Irregehen und Irregehen führt zum Höllenfeuer. Einer, der eng diesem Prinzip folgt, wird nur dem zuhören wollen, von dem Allah wünscht, dass er es hört, denn Allah beschreibt die Rechtschaffenen wie folgt: Und die Diener des Allerbarmers sind diejenigen, die sanftmütig auf der Erde schreiten. Und wenn die Unwissenden sie anreden, sprechen sie friedlich zu ihnen. Sura Al-Furqan, Vers 63. An anderer Stelle sagt er im Koran: Und er hat euch schon in dem Buch herabgesandt, dass, wenn ihr hört, dass die Zeichen Allahs geleugnet und verspottet werden, ihr nicht bei ihnen sitzt, bis sie zu einem anderen Gespräch übergehen. Ihr wäret ja sonst wie sie. Sura An-Nisa, Vers 140. Dadurch, dass jemand nur das hört, von dem Allah wünscht, dass er es hört, wird Allah zu seinem Hören. Auf ähnliche Weise wird er sein Sehen, seine Hände und seine Füße. Genau dies ist die korrekte Interpretation des vorhergegangenen Hadiths, in dem Allah sagt, dass er des Menschen Hören und Sehen, dessen Hände und Füße wird. Leider wurde dieser Hadith von Sufis missinterpretiert, damit diese falsche Interpretation dem Konzept der Vereinigung mit Allah als Stütze dient. Möge Allah es nicht gestatten. Kapitel 10.6 Ruhullah, der Geist Allahs. Die Beweise für den mystischen Glauben an die Vereinigung der menschlichen Seele mit Allah wurden fälschlicherweise aus einigen Koranversen hergeleitet. Die folgenden Verse werden benutzt, um zu belegen, dass im Körper eines jeden menschlichen Wesens ein Teil Gottes sei. Dann formte er ihn und hauchte ihm von seinem Geist ein. Sura Sajda, Vers 9. Wenn ich ihn nun vollkommen geformt und ihm meinen Geist eingehaucht habe. Sura Al-Hijr, Vers 29. Der Anteil vom Geiste Allahs, den er Adam einhauchte, wurde angeblich an die gesamte Nachkommenschaft Adams weitervererbt. Man bezog sich dabei auch auf den Propheten Isa, also Jesus, über dessen Mutter Allah sagte, und der, die ihre Keuschheit wahrte, hauchten wir von unserem Geist ein. Sura Al-Anbiya, Vers 91. Deshalb glauben die Mystiker, dass sich dieser ewige und göttliche Geist im Menschen danach sehne, sich mit seinem Ursprung zu vereinen. Diese Interpretation ist jedoch falsch. Possessivpronomen, also mein, dein, sein, ihr oder unser, werden im Arabischen wie auch in anderen Sprachen in zwei allgemeine, vom jeweiligen Kontext abhängige Bedeutungen verwendet. Zum einen drücken sie eine Eigenschaft aus, zum anderen den Besitz von etwas, der ein Teil des Besitzers sein kann oder auch nicht. Beispielsweise im Befehl Allahs an den Propheten Musa: Steck deine Hand in deinen Kleiderausschnitt. Sie wird ohne Übel weiß hervorkommen. Sura Al-Qasas, Vers 32. Beide, die Hand und das Hemd, gehören dem Propheten Musa, Friede sei mit ihm. Seine Hand jedoch ist ein Teil von ihm, wohingegen sein Hemd sein Besitz und nicht Teil von ihm ist. Das Gleiche gilt auch für Allah hinsichtlich seiner Eigenschaften und seiner Schöpfung. Zum Beispiel sagt er über seine göttliche Barmherzigkeit: Doch Allah zeichnet mit seiner Barmherzigkeit aus, wen er will. Sura Al-Baqarah, Vers 105. Allahs Barmherzigkeit ist eine seiner Eigenschaften und nicht Teil seiner Schöpfung. Andererseits bezieht sich Allah manchmal auf erschaffene Dinge, indem er Pronomen wie sein verwendet, um zu betonen, dass er sie erschaffen hat. Es werden aber auch andere Dinge mit sein bezeichnet, um auf die besondere Wertschätzung hinzuweisen, die er diesen Dingen entgegenbringt. Beispielsweise zitiert Allah den Propheten Salih, Friede sei mit ihm, in Bezug auf jene Kamelstute, die er dessen Volk, den Thamud, als Prüfung gesandt hat. Wahrlich, nunmehr ist zu euch ein deutlicher Beweis von eurem Herrn gekommen. Diese Kamelstute Allahs als Zeichen für euch. Sura Al-A'raf, Vers 73. Die Kamelstute war auf wunderbare Weise als ein Zeichen zu den Thamud gesandt worden. Sie hatten nicht das Recht, sie vom Weiden abzuhalten, da die gesamte Erde Allah gehört. Ähnlich verhält es sich mit der Kaaba, die Gegenstand eines Paktes ist, den Allah mit den Propheten Ibrahim und Ismail schloss. Allahs Friede und Segen auf ihnen beiden. Reinigt mein Haus für die es Umkreisenden und sich dorthin Zurückziehenden, die sich Verneigenden und sich Niederwerfenden. Sura Al-Baqarah, Vers 125. Das Gleiche gilt auch für das Paradies. Zu den Rechtschaffenen wird Allah am Tage des Gerichts sprechen: Und tritt ein in mein Paradies. Sura Al-Fajr, Vers 30. Der Ruh, also der Geist, aber ist ein Teil seiner Schöpfung. Allah sagt im Koran: und sie befragen dich über die Seele. Sprich, die Seele ist eine Angelegenheit meines Herrn, und euch ist vom Wissen nur wenig gegeben. Sura al-Isra, Vers 85. An anderer Stelle sagt er im Koran: So ist es. Allah schafft, was er will. Wenn er etwas beschlossen hat, spricht er nur zu ihm: Sei, und es ist. Sura Ali Imran, Vers 47. Außerdem sagt er: Wahrlich, Jesus ist vor Allah gleich Adam. Er erschuf ihn aus Erde. Alsdann sprach er zu ihm: Sei, und da war er. Sura Ali Imran, Vers 59. Der Befehl sei gilt für die gesamte Schöpfung. Folglich wird der Geist bzw. die Seele ebenfalls durch den Befehl Allahs erschaffen. Der Islam geht nicht von Gott als einem körperlosen Geist aus, so wie in manchen Religionen, zum Beispiel im Christentum. Weder hat er einen materiellen Körper noch einen körperlosen Geist. Er hat eine Gestalt, die seiner Erhabenheit entspricht. Kein Mensch hat diese Gestalt je gesehen, noch könnte sie jemand begreifen. Aufgrund der menschlichen Beschränktheit wird sie nur von denen gesehen, die in das Paradies eingegangen sind. So wird, wenn Allah vom Einhauchen seines Geistes in Adam und Isa spricht, deren erschaffener Geist besonders geehrt, um der bedeutenden Stellung Adams unter den Menschen gerecht zu werden und um die Verwirrungen bezüglich der jungfräulichen Geburt des Propheten Isa aufzulösen. Wenn Allah es sich zuschreibt, den Geist selbst eingehaucht zu haben, so ist dies in Wirklichkeit ebenfalls eine Verdeutlichung seines Willens und seiner erhabenen Macht, denn gewöhnlich sind es die Engel, die Seelen in die Menschen hineinbringen und wieder herausholen. Dies wird durch den folgenden Hadith von Ibn Mas'ud offensichtlich, welcher berichtet, dass Allahs Gesandter gesagt hat: Wahrlich, die Schöpfung eines jeden von euch wird im Leibe seiner Mutter in 40 Tagen zusammengebracht. Danach ist er ebenso lang ein Blutklumpen. Danach ist er ebenso lang ein kleiner Fleischklumpen. Danach entsendet Allah einen Engel, der mit vielerlei beauftragt wird. Mit der Bestimmung seines Lebensunterhalts, seiner Lebensdauer und ob er elend oder glückselig sein wird. Dann haucht er ihm die Seele ein. Folglich lässt Allah den Geist eines jeden Menschen von einem seiner Engel einhauchen. Durch die Aussage „er hauchte ein“ erinnert uns Allah daran, dass er die primäre Ursache all dessen ist, was in der Schöpfung stattfindet. Vergleiche den Vers: Obwohl Allah euch und das, was ihr gemacht habt, erschaffen hat. Sura As-Saffat, Vers 96. Kurz vor der Schlacht von Badr warf der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, eine Handvoll Staub auf die feindlichen Reihen, welche sich hunderte von Metern entfernt versammelt hatten. Jedoch ließ Allah durch ein Wunder einiges vom Staub die Augen des Feindes erreichen. Allah erwähnt dieses Ereignis wie folgt: Und nicht du hast geworfen, sondern Allah hat geworfen. Sura Al-Anfal, Vers 17. Damit gab Allah dem Geist einen Ehrenplatz unter den von ihm erschaffenen Geistern, indem er ihn sich selbst zuschrieb. Es ist nicht gemeint, dass Allah einen Geist hat und ein Stück davon in die Propheten Adam und Isa eingehaucht habe. Um diesen Punkt zu betonen, verweist Allah auf den Engel, welcher als sein Geist gesandt wurde, um Maryam zu berichten. Da sandten wir unseren Geist zu ihr, und er erschien ihr in der Gestalt eines vollkommenen Menschen. Sura Maryam, Vers 17. Der Koran ist eine Einheit, dessen Verse sich gegenseitig erklären und die Aussagen und Handlungen des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, verdeutlichen seine Bedeutung weiter. Wenn Verse aus dem Zusammenhang herausgerissen werden, kann die Bedeutung des Korans sehr einfach entstellt werden. Zum Beispiel heißt es in Sura Al-Ma'un, Vers 4, Wehe den Betenden. Dieser Vers ist, wenn er alleine steht, in totalem Widerspruch zum Rest des Korans und des Islams. Salah, also das Gebet, wurde an zahlreichen Stellen im Koran als Pflicht auferlegt. Zum Beispiel, Wahrlich, ich bin Allah, es ist kein Gott außer mir, darum diene mir und verrichte das Gebet zu meinem Gedenken. Sura Taha, Vers 14. Der obige Vers aber tadelt ganz allgemein diejenigen, die ihr Gebet verrichten. Jedoch verdeutlichen die folgenden Verse die beabsichtigte Bedeutung. Diejenigen, die bei der Verrichtung ihres Gebets nachlässig sind, die nur dabei gesehen werden wollen und die Hilfeleistung verweigern. Sura Al-Ma'un, Vers 5 bis 7. Folglich gilt der Fluch Allahs dem Gebet der Heuchler, die zu glauben vorgeben, aber nicht allen Gläubigen, die das Gebet verrichten. Eine klarere Übersetzung des Verses, dann formte er ihn und hauchte ihm von seinem Geist ein, wäre, dann formte er ihn und veranlasste einen seiner Geister, in ihn einzutreten. Folglich gibt es für die mystische Vorstellung der unerschaffenen menschlichen Seele, die sich danach sehnte, sich mit dem Ursprung, nämlich mit Gott, wieder zu vereinen, keine Grundlage in den göttlich offenbarten Schriften. Im Islam gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen den arabischen Begriffen Ruh, also Geist, und Nafs, also Seele, in Bezug auf den Menschen, außer dass Nafs gewöhnlich in Verbindung mit dem Körper gebraucht wird. Im Koran sagt Allah, Allah nimmt die Seelen zur Zeit ihres Sterbens zu sich und auch die Seelen derer, die nicht gestorben sind, wenn sie schlafen. Sura Az-Zumar, Vers 42. Salama berichtete vom Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, dass er gesagt hat, Wahrlich, wenn der Geist genommen wird, folgen ihm die Augen. O du ruhige Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, wohlzufrieden und mit Allahs Wohlwollen. So schließ dich dem Kreis meiner Diener an und tritt ein in mein Paradies. Sura Al-Fajr, Vers 27 bis 30. Demzufolge wird die Seele eines rechtschaffenen Menschen schlussendlich weder mit Gott verschmelzen, noch sich mit seiner Erhabenheit vereinen. Vielmehr wird sie mit einem Körper wieder vereint, eine begrenzte Seele bleiben und dabei die Freuden des Paradieses genießen, solange Allah es wünscht.